In gut 10 Tagen im März besichtigten in der DVRK rund 18.000 Personen, darunter Angehörige der koreanischen Volksarmee, Werktätige aller Kreise und Schichten, Jugendliche, Studenten und Schüler, das Museum Sinchon. Während des zeitweiligen strategischen Rückzuges im vergangenen Vaterländischen Befreiungskrieg ermordeten die US-Imperialisten und die Klassenfeinde in Sinchon auf die brutalsten Weisen rund 35.000 unschuldige Zivilisten. Im Museum sind die Fotos und Beweismittel darüber zur Schau gestellt.